المشكل نا نا نا نا نا الجوان مشكل لو من الناس مش نشالين بدل الناس مش نشالين بدل الناس مش نشالين الجوان مشكل بدل الناس مش نشالين Rauch, wir sieben nach Schalikel. Rauch, und dunkle Mutter zum Erzählen. Rauch, ja, ich bin auf meinem Film. Baby, geh nicht, bitte lass uns nicht chillen. Baby, lass mich nicht alleine. Bedeutet Gefühle von keine. Aber es war nur ein One-Night-Stand. Flüstert sie leise. Aber es war nur ein One-Night-Stand. Das ist das Leben. Alles easy, Kollege. Nimm das Cash für dein Taxi und geh deinen Weg. Frank, komm, Frank, gehen, ich hab alles erlebt. Keine Zeit, um dich zu hassen. Keine Zeit, um Gefühle zuzulassen. Keine Zeit, mein Herz zu öffnen. Keine Zeit, aber nur gut zusammenfassen. Meine Nummer ist geblockt. Du sagst, du bist kein Groupie und kein Fan. Du willst meine Stimme nicht mehr hören. Aber hörst die Stimme dann, da gehst du Fan. Ich weiß, dass mich viele Leute kennen. Alle meine Sounds sind in den Trends. Deine Freunde fragen dich nach mir. Aber du sagst ihnen, dass du mich nicht kennst. Rauch, ja, sie wollen das alle kennen. Rauch, und dunkle Mutter zum Erzählen. Rauch, ja, ich bin auf meinem Film. Baby, geh nicht, bitte lass uns nicht chillen. Baby, lass mich nicht alleine. Bedeutet Gefühle von Kreide. Aber es war nur ein One-Night-Stand. Flüstert sie leise. Rauch, ja, sie wollen mich alle kennen. Rauch, und dunkle Mutter zum Erzählen. Rauch, ja, ich bin auf meinem Film. Bitte erzähl mir nichts vom Leben. Bleib mal locker klein. Die allerbesten Freunde sind die allerschlimmsten Feinde. Wenn geht's um diese Scheine, wird die ganze Sache schwierig. Alle werden gierig. Erzähl mir nicht, du liebst mich. Erzähl mir nicht, du bist nicht so. Denn du bist genauso wie alle. Erzähl mir nicht, dass du mich liebst. Erzähl mir nicht, du hörst mir hoch, wenn ich falle. Tausende Fans, ich fühle die Halle. Die tausende Lichter. Ich seh tausend Gesichter. Aber du bist nicht da. Rauch, ja, sie wollen nach Schale gehen. Rauch, und dunkle Mutter zum Erzählen. Rauch, ja, ich bin auf meinem Film. Baby, geh nicht, bitte lass uns nicht chillen. Baby, lass mich nicht alleine. Bedeutet Gefühle von Kreide. Aber es war nur ein One-Night-Stand. Flüstert sie leise. Rauch, ja, sie wollen mich alle kennen. Rauch, und dunkle Mutter zum Erzählen. Rauch, ja, ich bin auf meinem Film. Baby, geh nicht, bitte lass uns nicht chillen. Baby, lass mich nicht alleine. Bedeutet Gefühle von Kreide. Aber es war nur ein One-Night-Stand. Flüstert sie leise.